Der Bau der Reichsautobahnen, der Straßen Adolf Hitlers, ist eine wirtschaftliche Maßnahme von kaum absehbarer Tragweite. Die Bauarbeiten bringen Arbeit größten Ausmaßes auf lange Sicht. 250.000 Arbeiter der Stirn und der Faust finden auf 7 Jahre Beschäftigung. Dem Kraftverkehr bringen diese Reichsautobahnen endlich Straßen, die der technischen Entwicklung des Kraftwagens entsprechen. Das Netz der Reichsautobahn wurde vorerst mit 7.000 Kilometern festgelegt. Es sieht vor 3 große Nord-Süd-Verbindungen sowie 3 Ost-West-Verbindungen. Neben diesen Hauptlinien entstehen eine Reihe von Querverbindungen und weitere Ergänzungsstrecken, sodass alle Zentren der Wirtschaft, des Verkehrs und der Politik mit diesem weitmaschigen Netz der Reichsautobahnen erreicht werden. Während die Reichsautobahnen für den fernen Überlandverkehr geschaffen werden, wird gleichzeitig im Rahmen des Straßenbauprogramms der Reichsregierung das Netz der Reichs- und Landstraßen für die Verästelung des Verkehrs so ausgebaut, dass Deutschland bald das erste Land sein wird, in dem die Straße der technischen Entwicklung des Kraftwagens voll entspricht.